Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 950 an Schiller. Indem ich abermals Zeitungen übersende, frage ich an, ob ich das Vergnügen haben kann, Sie heute Abend bei mir zu sehen. Frau von Stahl und Herr von Constant werden nach 5 Uhr kommen. Ich will ein Abendessen bereithalten, wenn man Lust hat, da zu bleiben. Es wäre sehr schön, wenn Sie von der Gesellschaft sein möchten. Weimar am 16. Februar 1804. Geh. Befehlen Sie die Stunde des Wagens.